lebt und mir erzählt, es gibt viele Idioten auf dieser Welt. Ich kann dich beruhigen und dir berichten, ich kenn auch viele Arschgeigen auf dieser Welt. Seh dich doch um, dreh dich doch um, an jeder Ecke steht einer, an jeder Ecke lehnt einer. Wird selig, selbst mit Taschen voller Geld, denn die